alle sogenannten Verdienste, die das Regime sich um Deutschland erworben haben soll, nehmen ihr wahres Gesicht an im Licht dieses Ergebnisses. Sie werden dadurch ad absurdum geführt, auch für den, der verblendeterweise jemals etwas anderes darin sah als Betrug, Wahnsinn und Niedertracht. Man hört, Hitler habe Deutschland von der Arbeitslosigkeit befreit. Ja, durch die Aufrüstung zum Kriege. Nationalsozialismus, das heißt, die Lösung der sozialen Frage durch den Krieg. Man hört, er habe Deutschland geeinigt, wie nie zuvor, und den Sozialismus verwirklicht, indem er eine deutsche Volksgemeinschaft schuf. Diese Volksgemeinschaft war die Diktatur des Gesindels. Ein scheußlicher Parteiterror, der eine moralische Verwüstung, einen Menschenverderb, eine Gewissensschändung, eine Zerstörung der natürlich ehrwürdigsten Bande mit sich brachte, wie nie ein Volk sie erlebt hat, und der sich auf alles stützte, nur nicht auf das Gute im Menschen.